Zur Verurteilung der massenhaften Entführung der TV-Bürgerinnen durch den südkoreanischen Geheimdienst veröffentlichte die slowenisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft am 19. Juli eine Erklärung. Die Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studiengruppe der Jugend im österreichischen Bundesland Oberösterreich schickte am 18. Juli der südkoreanischen Botschaft ein Protestschreiben.